Wow, just going to spend a few minutes in the Word this morning, not a great deal of time. Wir wollen gerne ein paar Minuten im Wort verbringen heute. But a couple of thoughts to maybe carry us through the day and even a little bit further than that. Ein paar Gedanken, die uns so durch den Tag treiben, mitnehmen können. I love Austria. Ich liebe Österreich. I really, really love Austria. Ich liebe es wirklich. And there's a lot of things I love about Austria. Und es gibt viel, was ich an Österreich liebe. One of the things I really love about Austria is the fact that Austrians love ist die Tatsache, dass Österreicher Hunde lieb sind. Now, yeah, exactly. We have two very beautiful dogs here today. Und wir haben zwei wunderschöne Hunde heute Morgen hier. And interestingly enough, I read in a magazine a couple of years ago. Und interessanterweise habe ich in einer Zeitschrift gelesen vor ein paar Jahren. There's actually a church in America for dogs. Es gibt auch eine Hundegemeinde in Amerika. I kid you not, specifically for dogs. Also das ist speziell für Hunde. Because, you know, sometimes we dog people can be a little verrückt, you know? Manchmal sind wir Hundebesitzer etwas verrückt. Yeah, we're just a little bit off. Ein bisschen, ja. We're not perfectly plumb. We're just a little bit off center. Ein bisschen neben der Mitte. And I have dogs, so I can say that. Und ich habe Hunde, also ich darf das sagen. And I kid you not, this church in America. Und ich mache jetzt keinen Witz. Es gibt wirklich eine Gemeinde in Amerika. It's for people too, yes. Sie ist auch für Menschen. But the lady that started it said, you know. Aber die Gemeinde, die diese Gemeinde angefangen hat. Dogs have souls. Sagt, Hunde haben Seelen. And you know. Didn't want to argue with that theology, but it's a little questionable. Okay, ich will jetzt nicht argumentieren mit dieser Theologie, aber es ist etwas fragwürdig. But it's an interesting church because the people come. Aber es ist eine interessante Gemeinde, denn die Menschen kommen. The dogs sit on the chairs beside them. Die Hunde sitzen auf dem Sessel neben ihnen. And the dogs participate in the worship service. Und die Hunde sind im Worship auch dabei. Now, I'm not saying Austria is like that. That comes from America. Ich sage jetzt nicht, dass Österreich so ist. Das kommt aus Amerika. But yeah, he's there. So we will have a doggy altar call at the end of the service. Also am Ende gibt's dann einen Spendenaufruf oder einen Aufruf nach vorne zu kommen, auch für die Hunde. But I love Austria because dogs are invited everywhere. Aber ich liebe Österreich, weil Hunde auch überall willkommen sind, fast except überall. In the grocery stores. Außer halt in den Lebensmittelketten. But my wife and I have two dogs. My family and I have two dogs. Aber wir haben selbst zwei Hunde. And they're probably the ugliest dogs you have ever seen anywhere in the world. Wahrscheinlich sind das die hässlichsten Tiere, die ihr auf der ganzen Welt gesehen habt. We have a French bulldog. Eine französische Bulldogge. And we also have an English bulldog. Und auch eine englische Bulldogge. And they are really ugly. Und die sind wirklich schier. And in fact, oh, but they're so ugly, they're cute. Aber die sind schon wieder süß. But I like having ugly dogs because they make me look handsome. Aber ich mag hässliche Hunde, weil ich ja doch so So if that dog's that ugly, in comparison, he's not too bad after all. Also wenn man den Hund sieht und an mich denkt, muss ich, naja, er ist ja gar nicht so übel. But dogs are fantastic animals. Aber Hunde sind fantastische Tiere. And to give you an example of how ugly my dogs are. Also ein Beispiel, wie hässlich meine Hunde sind. I don't think we have any British people here, do we? Well, oh gosh, sorry, Trace. I hope this doesn't offend you. Also. Ich hoffe, Trace ist jetzt nicht beleidigt. Yeah, but our new English bulldog that we just adopted looks like Winston Churchill. Also unser neuer englischer Dogge schaut aus wie Winston Churchill. They do. So, but they're great animals, and for us, our dogs have been a really great opportunity to meet people. Aber es sind großartige Tiere und sie sind auch eine tolle Möglichkeit, um Menschen kennenzulernen. There are many times that we've been walking through Luxembourg Park in Luxembourg. Oft waren wir in Luxemburg spazieren. And Buster, our little French bulldog, is. Und Buster, unser kleiner Franzose. He's really a crazy-looking animal. Der schaut wirklich etwas crazy aus. And the funny thing about bulldogs is they are not God-made; they are man-made. Und das Interessante ist, dass Bulldoggen nicht von Gott geschaffen sind, sondern von Menschen. Very, very seriously. Because they cannot how do I say this politely? They cannot reproduce themselves. They cannot reproduce by themselves. Thank you. Okay. Also das ist jetzt kein Spaß, denn sie können sich nicht selbst fortpflanzen. Yeah, they have to be artificially inseminated. Die müssen also in vitro, also künstlich befruchtet werden. Yeah, because they just physically cannot. Weil sie es physisch nicht zustande bringen. And then when they give birth, they have to have C-section, Kaiserschnitt. Und ja, sie brauchen auch einen Kaiserschnitt, um die Kleinen dann auf die Welt zu bekommen. So they're very unusual looking dogs with big heads, big ears, also big shoulders. Sehr ungewöhnliche Hunde, großer Kopf, große Ohren und breite Schultern. And I can't tell you how many times that we've been walking through Luxembourg. Und wir sind so oft schon durch Luxemburg gegangen. And people will stop. Und die Menschen bleiben stehen. I can't tell you how many children I have heard say. Und ich habe schon so oft Kinder sagen gehört. Was ist das, Mama? Ist das ein Hund? Ist das ein Dog, Mami? Ja, yeah, it's like I'm not really sure how to answer that. Yes and no. But they're a great opportunity for us to meet people. Also sind eine großartige Gelegenheit, um ins Gespräch zu kommen und Menschen kennenzulernen. It's always been neat to be able to then, oh, you're obviously foreigners because your German is very bad. Und dann kommt immer natürlich, aha, Sie sind offensichtlich nicht Österreicher, weil euer Deutsch so schlecht ist. Why are you here in Austria? Warum seid ihr hier in Österreich? And it gives us an opportunity to share our faith. Und das ist eine Möglichkeit, den Zeugnis zu geben. But the interesting thing about animals of all kinds, not just dogs. Das Interessante an Tieren im Generellen, nicht nur Hunden, is that they don't think into the future. Sie denken nicht an die Zukunft. They cannot think beyond right now. Sie denken jetzt nicht über das über die Gegenwart hinaus. I mean, JJ and I, my wife and I, treat our dogs like our children, and not quite as good as our children, Weston and Easton. Also JJ und ich behandeln unsere Hunde wie Kinder. But we love them. They get to sleep in the bedroom with us. Und wir lieben sie. Sie dürfen auch im Schlafzimmer mit uns schlafen. Both of them snore horribly. Beide schnarchen furchtbar. It's awful, but they're, you know, they're part of the family. Es ist echt schrecklich, aber sie sind Teil der Familie. But it's interesting when you're a dog lover or a cat lover or whatever. When you leave the house for a whatever you have, Beate, a guinea pig lover. Aber wenn du eben ein Katzen-, Hunde- oder Meerschweinchenfreund bist und das Haus verlässt, dann fühlt man sich schuldig, weil man die Babys zu Hause alleine lässt. And you know, it's funny because animals don't think. I mean, you say to them, "I'll be back in an hour." Und das ist interessant, denn man sagt den Tieren, ich komme in einer Stunde wieder. Animals have no concept of the future. Aber Tiere haben kein Konzept von Zukunft. It could be an hour that you come back. Das könnte eine Stunde sein, in der du wiederkehrst, oder einen Tag später. It could be a thousand years. Oder tausend Jahre später. They have no concept of it. Sie haben kein Konzept, was Zeit betrifft. All they know is that you're here. Or you're not here. Alles, was sie wissen, ist, du bist jetzt hier oder du bist nicht hier. They're not waiting expectantly for the time that you will come back. Die warten jetzt nicht auf den Zeitpunkt, wenn du wiederkommst. They have no concept of the future. Kein Konzept der Zukunft. The other thing, many things I love about Austria, but one thing that I love about our church as well. Aber eines, was ich an unserer Gemeinde noch mag, is that we're a very diverse population. Dass wir eine sehr unterschiedliche Gruppe sind. We have British with us. Wir haben Briten hier. We have I think one time we counted how many different nationalities. Also einmal haben wir das sogar durchgezählt, wie viele Staaten vertreten sind. 25. Ungefähr 20, 25. And so you get people with all different world views. Und dann kriegst du Menschen natürlich mit verschiedenen Weltanschauungen. And of course our world view affects our biblical world view as well. Und unsere Weltanschauung beeinflusst auch unsere biblische Weltanschauung. But I was talking to my British friend, one of my British friends. Und ich habe mit einem befreundeten Engländer, Briten, gesprochen. I said, how does your context, how does your culture affect your biblical world view? Und ich habe ihn gefragt, dein kulturelles Umfeld, wie beeinflusst das deinen biblischen Blick? He said it's very interesting, Brett. Und er sagt, es ist sehr interessant. He said, you Americans are very forward-looking people. Ihr Amerikaner seid sehr in die Zukunft schauende Menschen. When you start talking about the Bible and stuff like that, you love eschatology. Wenn ihr über die Bibel sprecht, dann liebt ihr die endzeitlichen Dinge. Yeah, you love studying the end times. You know, what's the fig tree doing now? Also ihr liebt in die Endzeit zu schauen, was der Feigenbaum gerade macht. We love the Book of Revelation. Ihr liebt das Buch der Offenbarung. But he said, we British. Aber er hat gesagt, wir in England, im Großbritannien, we're not like that at all. Wir sind überhaupt nicht so. He said, we like to think about our heritage. Wir lieben es, über die Geschichte, über unser Erbe nachzudenken. We like studying the Old Testament Bible, the Hebrew foundations of our faith. Wir lieben das Alte Testament, die hebräische Wurzel unseres Glaubens. We love knowing what they believed and how it impacts us thousands of years later. Und wir lieben es zu studieren, wie sie damals geglaubt haben und wie es uns heute noch beeinflusst. He said, we British, we always live in the past. Also wir Briten, wir leben immer in der Vergangenheit. In fact, when we get together, we talk about things like. Selbst wenn wir uns treffen, dann sprechen wir über Dinge wie. They talk about things like, you know, 700 years ago, weißt du, we beat the French. Vor 700 Jahren haben wir die Franzosen geschlagen. We love that. Und wir lieben and das. We hang on to that. Und wir hängen uns daran. And, you know, it's not like, well, what's going to happen tomorrow? Who cares? We beat the French. Es ist nicht so wie, was ist morgen? Es ist egal, was morgen ist. Wir haben die Franzosen besiegt. So, but it's interesting how different cultures approach life that way. Und das interessant eben, wie unterschiedliche Kulturen das Leben verschieden angehen. But you know, we as believers, aber wir als Gläubige, we as Christians, als Christen, have to approach at all. Müssen have to approach both sides. Also müssen beides im Auge behalten. Because we live in the here and now. Weil wir in der Gegenwart leben. And we face the tensions, we face the struggles of everything that's going on in our life right now. Und wir sehen auch diese Spannung, die da ist zwischen all den Dingen in unserem Leben. But we also are yearning for the future. Aber wir sehnen uns auch nach der Zukunft. We live in a dichotomy. Und wir leben in so einer Dichotomie, in so einer Zwiespältigkeit. Because we've got to live here. Weil wir hier leben müssen. But we long for the future. Aber wir sehnen uns nach dem Zukünftigen. And sometimes that gets us in trouble. Und manchmal bringt uns das auch in Schwierigkeiten. Sometimes we don't think through the implications of what we're doing. Manchmal denken wir nicht die Konsequenzen von all dem durch, was wir tun. Or what we're going through even. Oder was wir tun werden. JJ and I lived in Austria before we had children from 1985 to 1988. Von 85 bis 88 haben JJ und ich in Österreich gelebt, and ohne we, Kinder. We were involved at that time and without dogs too. Und auch ohne Hunde. We were involved at that time in Bible smuggling in Eastern Europe and supporting the churches in und the wir waren da im Bibelschmuggel aktiv. Um Bibeln in den Osten zu schmuggeln, um dort and, die Gemeinden zu unterstützen. Und ich kann mich erinnern, als wir in diese Länder kamen, das Erste, wonach du immer gefragt wurdest an der Grenze, haben Sie irgendwelche Schusswaffen bei sich? Haben Sie Drogen bei sich? Haben Sie irgendwelche Bibeln? Haben Sie Bibeln? Die hatten Angst davor, also vor Dingen, die ihre Kultur verändern könnten. Es gibt eine Geschichte, die ich sehr interessant finde. Ich glaube, sie ist wahr. Sie ist aber nicht hundertprozentig gesichert. Da war eine Gruppe, die hat Bibeln nach Rumänien geschmuggelt, aber nicht wir. Und die hatten eine riesige Menge an Bibeln bei sich. Und an der Grenze eben, da war die Grenzpolizei und die Securitate, die Geheimpolizei, they found the Bibles. Die haben die Bibeln gefunden and they confiscated the Bibles. Und haben sie konfisziert. And, you know, anytime they did that, they would want to do something against the people that they caught. Und wenn sie das, also wenn sie jemanden erwischt haben, wollten sie diese Leute auch irgendwie bestrafen immer. But they would also want to do something to try to humiliate the people that used the Bibles. Also die Empfänger wollten sie irgendwie bestrafen. People who, ja, ja, sie wollten auch die Leute demütigen, die die dann nachher. And so they would try to show, you know, these stupid Christians that, what is this? This is nothing. Also sie wollten immer sagen, diese dummen Christen, also das, was ist dieses Buch schon? So they did something, but they didn't think through to the end what the consequences might be. Also sie haben etwas gemacht, aber haben das nicht bis zum Ende durchgedacht. Now, I don't mean to diminish the word of God by any stretch of the imagination. Ich will jetzt nicht das Wort Gottes irgendwie herabsetzen, in keinster Weise. I don't mean to be rude here. Und möchte auch nicht unhöflich sein hier. But the Romanians took all the Bibles that they had. Aber die Rumänen, die nahmen alle Bibeln, die sie hatten. Not the people, the secret police. Also die Geheimpolizei eben. And they recycled them into toilet paper. Und haben sie in Klopapier, also ins Altpapier und dann zu Klopapier verarbeitet. Now again, I don't mean to be rude. Nee, also ich will jetzt nicht But what do most people do, or some people do, sein. When they're in the bathroom? Aber was machen manche Menschen, die am WC sind? You read. Man liest. Some don't. Also some, manche nicht. But some people read. Aber manche lesen. And I can just imagine that roll of toilet paper with Romanian Bible verses on it. Und ich kann mir vorstellen, diese Rolle Klopapier mit rumänischen Bibelversen drauf. I can't wait to get to heaven. Und ich kann nicht erwarten, in den Himmel zu kommen. And ask the Lord. Und den Herrn fragen. Father, did any Romanians come to Christ when they were in the toilet? Vater, ist irgendeiner aus Rumänien in den Himmel gekommen, gerettet worden, als er auf der Toilette war? They obviously, the Securitate obviously did not think through the possible ends of their consequences. Denn die Securitate hat das nicht wirklich durchgedacht, ihre Aktion. But see, we as Christians, we need to be people that yes live in the here and now, but also live in the future. Aber wir Christen müssen Menschen sein, die zwar im Hier und Jetzt leben, aber auch an die Zukunft denken. And I know that's hard many times. Und ich weiß, dass das oft sehr schwer ist. Incredibly hard many times. Unglaublich schwer zu Zeiten. Because Satan does not want us to focus on what's to come. Weil Satan nicht möchte, dass wir uns auf das konzentrieren, and so was kommt. Throws upon us all kinds of garbage that we have to deal with. Und jetzt bewirft er uns mit allem möglichen Müll, den wir dann verarbeiten müssen. And like Matt was saying last night, those things are there to help build us up and to strengthen us. Und Matt hat gestern Abend gesagt, dass diese Dinge ja auch dazu da sind, um uns aufzubauen und zu stärken. Certainly that isn't what Satan has in mind. He wants it to be a distraction for us. Satan will das sicher nicht so, aber er will das als Ablenkung verwenden. But in the midst of all of those things, if we can cast our vision on the future, how much better shape we're in. Aber in der Mitte dieser ganzen Umstände, wenn wir unseren Blick auf die Zukunft richten können, in was für einer umso besseren Situation stehen wir dann da? Case in point. Also An example. Ja, ja, zum Beispiel. Job. Hiob. Man, what a guy that was living in some awful circumstances. Meine, was für ein Mensch war das und was für schreckliche Umstände hatte er. God said, look, Satan, there's nobody like Job. There's nobody that faithful. Und Gott hat gesagt, schau mal, schau mal, Satan, es gibt niemanden, der so fromm ist und so gläubig wie Hiob. Look throughout the earth. Schau dir die ganze Welt an. Es gibt niemanden, der so treu ist wie Hiob. I can prove he's not faithful. Und Satan hat gesagt, ich kann aber beweisen, dass es nicht ist. I can prove he won't stand firm. Ich kann beweisen, dass er nicht standfest sein wird. And you know the stuff that he went through. Und ihr kennt die Sachen, die er durchmachen musste. All his wealth was taken away. Sein ganzer Reichtum wurde weggenommen. All his family was taken away. Seine ganze Familie wurde ihm genommen. His health was taken away. Seine Gesundheit hat er verloren. And he was just kind of dangled above death. Und er hing so an einem seidenen Faden über dem Tod. And his friends und seine Freunde, seine sogenannten, came to him and you know what they said. Die kamen zu ihm und sagten, come on, Job. Also Hiob, obviously, es ist ziemlich klar, you have done something wrong. Dass du etwas falsch gemacht hast. Obviously, you have been unfaithful. You've sinned and you're not repenting of it. Offensichtlich hast du, warst du untreu, hast gesündigt und tust jetzt nicht Buße. And even his spouse said to him, und sogar seine Frau hat zu ihm gesagt, no, you spouse. Also sein Partner, seine Partnerin. Partner, because sometimes we men do it too. Denn manchmal machen wir Männer das ja auch. The husbands do it. Also die Ehemänner. But his spouse, his wife came aber to him seine Partnerin kam zu ihm und Job, sagte, just curse God and die. Also Hiob, fluche doch Gott einfach und stirb. He was going through living hell on earth. Er musste die Hölle lebendig durchmachen. And we've all been there to some degree, you know it's true. Und jeder von uns war an so einem Ort schon einmal, zu einem gewissen Ausmaß zumindest. Like sometime in our lives. Zu irgendeinem Zeitpunkt müssen wir sowas durchmachen. Man, we're, you know, we're late on our payments to the car or the house. Vielleicht sind wir wirklich im Zahlungsverzug mit ganz großen Schulden. We've messed up another relationship, another friendship. Wir haben vielleicht eine Beziehung oder eine Freundschaft zerstört. We've said something to someone we love, like our spouse, that is horrible. Wir haben etwas getan zu einem Menschen, den wir lieben, und das war furchtbar, was wir gesagt haben. And those are things that are just sitting on my shoulders right now. Und das sind nur Dinge, die auf meinen Schultern lasten. But we always have those struggles that we go through. Aber wir haben immer diese Kämpfe, durch die wir durchgehen. And how easy it is to wallow in self-pity when those things come. Und wie leicht ist es, doch in so ein Selbstmitleid zu verfallen, wenn man durch sowas geht. People are funny. Und Menschen sind witzig. You can tell how they're feeling without ever them speaking a word. Man sieht eigentlich, wie sie sich fühlen, ohne dass sie jemals ein Wort aussprechen müssen. Some more than others, of course. Manche mehr als andere. Animals really aren't like that. Aber bei Tieren ist es nicht so. My dogs are ugly 24 hours. Meine Hunde sind immer hässlich 24 Stunden am Tag. So you can't really tell whether they're happy or sad too much except when they wag their tail. Also man kann nicht wirklich sagen, ob sie glücklich oder unzufrieden sind, außer wenn sie mit dem Schwanz wedeln. If you see someone who's going through one of these horrendous trials. Aber wenn man jemanden sieht, der doch wirklich so eine unglaubliche Versuchung durchgeht, it's obvious, isn't it? Dann ist es ziemlich offensichtlich. Their face is downcast. Das Gesicht ist, ja, die Mundwinkel hängen. They look like they have the world sitting on their shoulders. Es sieht so aus, als ob das Gewicht der Welt auf ihnen ruhen würde. Totally sad, totally bummed und total traurig und niedergeschlagen. Boy, that is the way Job should have been. Und so hätte auch Hiob sein müssen. But listen to what Job said. Aber hört euch mal an, was Hiob gesagt hat. My favorite verses in the Bible. Meine Lieblingsverse in der Bibel. Job 19, 25. Hiob 19, Vers 25. This is incredible stuff. This is incredible stuff. Das ist unglaubliches Material. 1925. Now, remember the context that he's in. Remember all of the things that he is going through. Aber denkt an das an die Umstände, in denen er gerade steht. Remember his friends, his wife. People have deserted him for all intents and purposes. Denkt daran, dass seine Freunde, auch seine Frau, ihn verlassen haben um dieser Umstände willen oder ihn eigentlich ja unterstützen. Und das sagt er jetzt. I know that my Redeemer lives, and in the end he will stand upon the earth. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Listen to this. This is great. And after my skin has been destroyed, yet in my flesh I will see God. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahin geschwunden, so werde ich doch Gott sehen. I myself will see him with my own eyes, I and not another. Oh, how my heart yearns within me. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Oh, how my heart yearns within me. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. He loved his Redeemer. Er hat seinen Erlöser geliebt. He loved his Savior. Er hat seinen Erretter geliebt. He loved his God. Und seinen Gott hat er auch geliebt. And oh, how he wanted to commune with him and to be with him. Er wollte so gern Gemeinschaft und Nähe mit ihm haben. All this other stuff that he was going through was just garbage. It was just temporary. All das andere, was er da gehabt hat, das war alles nur Mist für ihn. Es war nur zeitlich bedingt. The one thing that he had his sights focused on was being where God wanted him to be. Die eine Sache, worauf er sich konzentriert hat, war, dass er dort ist, wo Gott ihn haben möchte. Have any of you ever been in love? War jemand von euch schon mal verliebt? I'm married, I have to say yes. Ich bin verheiratet, ich muss jetzt aufzeigen. Now I know some of you are not telling the truth because I know you're in love and I know your husbands and wives. Also ich weiß, dass manche jetzt nicht die Wahrheit sagen, aber ich kenne eure. But do you remember it's of course it is still this way for me very much so. Aber für mich ist es immer noch so. Do you remember when before you got married? Aber könnt ihr euch vielleicht erinnern, bevor ihr geheiratet habt? And you were away from your true love, your one true love. Und ihr von eurer wahren Liebe getrennt wart. And you knew you weren't going to see them for a while. Und ihr habt gewusst, dass ihr jetzt eine Zeit lang nicht mehr sehen werdet. Do you remember how your heart literally ached inside of you because you couldn't see them? Könnt ihr euch erinnern, dass das Herz wirklich physisch wehgetan hat, weil ihr sie nicht sehen konntet, den anderen nicht sehen konntet? I got married JJ and I got married very, very young. JJ und ich haben sehr jung geheiratet. I had just turned 20 years old. Ich war gerade 20 Jahre alt geworden. I was in my second year in seminary. Ich war im zweiten Jahr im Seminary, im Seminar. And I can remember JJ lived about 8 hours by car away from me. Und JJ war eine 8 Stunden Autofahrt von mir entfernt. And this was during the summer. This was the summer that I asked her to be my wife. Und das war jetzt im Sommer, als ich sie fragte, ob sie meine Frau werden würde. And we knew that we were going to see each other in just a few days. Und wir haben gewusst, dass wir uns in ein paar Tagen wiedersehen würden. That I couldn't see her and talk to her. Aber einfach die Tatsache, dass ich sie nicht sehen konnte, nicht mit ihr sprechen konnte, sie angreifen, ihre Hand halten konnte. I was a mess. Also ich war wirklich I couldn't be around my one true love. Ich konnte nicht bei meiner einen wahren großen Liebe sein. That's exactly how we're supposed to be with God. Und genauso sollte es mit uns und mit Gott sein. Lord, how my heart yearns within me, yearning. Herr, wie sehr mein Herz nach dir schreit von innen her. Desiring to be with you more than anything. Wünscht sich mit dir zu sein, mehr als alles andere. And my encouragement for us today is und meine Ermutigung für uns heute is for us to, yes, we have to live where we live. Ist ja, wir müssen in der Situation leben, wo wir leben. But to concentrate on what's going to come. Aber wir müssen uns auch und dürfen uns auf das konzentrieren, was kommt. Unsere Augen auf den Preis richten, der vor uns liegt. To know that we're in a great race. Zu wissen, dass wir in einem großartigen Lauf stehen. And to know that it's going to be incredible to stand with the Lord. Und wissen, dass es unglaublich sein wird, mit dem Herrn zu stehen und vor dem Herrn zu stehen. Like Matt said last night. Who knows when it's going to be? So wie Matt gestern gesagt hat, wer weiß, wann das sein wird. I mean, we look at the latter part of the Gospel of Matthew. Also wir schauen uns den letzten Teil des Matthäus-Evangeliums an. And the apostle said, the disciple said, Lord, when's all this coming about? When's the kingdom coming? Die Apostel haben gefragt, Herr, wann kommt das Reich? There'll be wars and rumors of wars. Es wird Kriege und Kriegsgerüchte geben. There'll be natural disasters. Es wird Naturkatastrophen geben. There'll be economic struggles and trials. Es wird wirtschaftliche Umbrüche und Herausforderungen geben. Like Pastor Matt said, things we're going through now. Also Dinge, die wir auch jetzt durchmachen. But the interesting thing about how Jesus said it. Aber das Interessante ist, wie Jesus das formuliert hat. He said, you've always had these things throughout history. Er hat gesagt, ihr habt diese Dinge immer schon gehabt in der Geschichte. But as the time of the return of the Messiah is. Aber wenn sich die Zeit der Rückkehr des Messias sich nähert, dann wisst ihr, dass diese Dinge so wie die Geburtsschmerzen einer gebärenden Frau sind. Die Frequenz wird zunehmen, die Häufigkeit. Und auch die Intensität wird immer größer. Dinge, die wir jetzt im Augenblick durchmachen. Also es sieht so aus, vielleicht ist der Herr wirklich gleich um die Ecke. Und wenn es so ist, dann sage ich, Maranatha, komm bald, Herr Jesus. But if he's not, aber wenn es nicht so ist, we live in the here and now. Dann leben wir im Hier und Jetzt. We have a world to help redeem. Wir haben eine Welt und wir sind aufgerufen zu helfen, sie zu erlösen. Through the blood of Jesus Christ. Durch das Blut Jesu Christi. But we stand forward for that. Aber wir stehen und wir schauen auf das voraus. Let me read something that Paul wrote too. Ich möchte etwas vorlesen, das Paulus geschrieben hat. From 2 Corinthians chapter 4. 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 16. 2. Korinther 4, 16. Well, the light is obviously bad because I can't see this very well. Also das Licht muss sehr schlecht sein, weil ich kann es jetzt nicht lesen. Has nothing to do with my age, hat nichts mit meinem Alter und meinen fehlenden Brillen zu tun. Paul said, 4:16. Therefore, don't lose heart. Darum werden wir nicht müde. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. What is seen is temporary. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. But what is unseen is eternal. Aber was unsichtbar ist, das ist ewig. We are people of the future. Wir sind Menschen der Zukunft. The Lord is using us now. Der Herr verwendet uns jetzt. He's having us go through things now, simply so that we can be refined. Er lässt uns durch Dinge durchgehen, damit wir gereinigt werden. But we live for the future. Aber wir leben für die Zukunft. Take that with you today. Nehmt euch das heute mit für den Tag. Make that become a creed, if you will, of your life. Lasst das so ein Credo, so ein Ich-Glaubenssatz werden für euer Leben. Because I guarantee you, if you live that way, you can make it through anything. Denn ich garantiere euch, wenn ihr das glaubt und lebt, dann schafft ihr es durch jede Situation durch. And you can make it through it with incredible joy. Und man kann sogar solche Sachen mit unglaublicher Freude durchmachen. Okay. I can survive this. Ist ja gut so, ich schaff das schon. Because I have a future. Weil ich eine Zukunft habe. And my Redeemer lives. Und mein Erlöser, der lebt. And in the end he will stand upon the earth and I will stand with him. Und am Ende wird er sich überheben über den Staub und ich werde mit ihm stehen. Oh, how my heart yearns within me. Oh, wie mein Herz sich danach sehnt. Amen. Amen. Let's pray. Wir wollen beten. Father in heaven, we love you so dearly. Vater im Himmel, wir lieben dich so sehr. We thank you that you love us. Ja, wir danken dir, dass du uns liebst. We're grateful that you have been so wise in preparing our lives. Wir sind dankbar, dass du so weise bist, wie du unser Leben lenkst. In preparing our futures. Wie du unsere Zukunft vorbereitest. And knowing that everything that we go through in life has a purpose. Wir dürfen wissen, dass alles, was wir im Leben durchmachen, Herr, das hat einen Sinn. Forgive us, Father. Vergib uns, Herr. When we concentrate too much on just the garbage around us. Wenn wir uns zu sehr auf den ganzen Müll, der uns umgibt, konzentrieren. Forgive us, Lord, when we concentrate and we have so much self-pity. Vergib, wenn wir uns so sehr darauf konzentrieren und so selbstmitleidig sind. But we're not like that. Aber wir wollen nicht so sein. Yeah, we don't want to be like that. Wir möchten das nicht. We are people of the future. Wir sind Menschen der Zukunft. We serve with the risen King. Wir dienen mit einem auferstandenen König. We serve with the eternal King. Wir dienen mit einem ewigen König. And God, that message of hope and promise, und Gott, diese Botschaft der Hoffnung und der Verheißung is something that we want to make real in our lives. Ist etwas, das real werden soll in unserem Leben. But also, Lord, it's a message that we need to share to those around us. Aber auch eine Botschaft, die jeder um uns herum braucht. So, Father, just like Matt said last night. Herr, so wie Matt gestern schon gesagt hat. He said, look for what the Lord is saying in your life. Er hat gesagt, suche, was der Herr in deinem Leben tun will. Maybe this is something that you're talking to us specifically about, Father. Vielleicht sprichst du in diesen Dingen spezifisch zu uns. Be long-term view people. Seid Menschen, die auf lange Sicht denken. It'll carry us through. Das wird uns durchtragen. God, we do want you to work on our hearts this week. Herr, wir wollen, dass du diese Woche in unseren Herzen wirkst. We want to stand before you incredibly open and honest. Wir wollen vor dir stehen, ganz offen und ganz ehrlich. And Lord, we want you to make us more like Jesus. Und wir wollen, Herr, dass du uns verwandelst, ähnlicher zu sein, Jesus ähnlicher zu sein. Yeah, Father, we want to be your servants. Wir wollen deine Diener sein. We want to get away, get rid of as much of the flesh as we can. Wir möchten so viel vom Fleisch loswerden als möglich. And be purified through Jesus. Und gereinigt werden durch Jesus. Thanks for this time, God. Danke für diese Zeit. It's good. Es ist eine gute Zeit. And Lord, we thank you for the rain. Und Herr, wir danken dir auch für den Regen. We praise you for it. Wir preisen dich dafür. But we praise you a lot more now for sun too. Und wir preisen dich aber noch mehr für Sonne. So we ask that the day will clear up. Also wir bitten dich, Herr, dass es aufklart. And it will be warm. Und es warm wird. And that we can enjoy each other outside. Und dass wir einander genießen können draußen. And we can enjoy the creation that you've prepared for. Und die Schöpfung, die du für uns vorbereitet hast. We love you, Lord Jesus. Wir lieben dich, Herr Jesus. Amen.